Andrei Semjonowitsch Lebesjetnikow trat ins Zimmer. »Sie haben es gewagt, mich als Zeugen anzugeben?« sagte er, auf Pjotr Petrowitsch zugehend. »Was soll das bedeuten, Andrei Semjonowitsch? Wovon reden Sie überhaupt?« fragte Luschin halblaut. »Das soll bedeuten, dass Sie ein Verleumder sind. Das bedeuten meine Worte«, sagte Lebesjetnikow heftig und blickte ihn streng mit seinen kurzsichtigen kleinen Augen an. Er war furchtbar böse. Raskolnikow hing mit brennendem Blick an seinen Lippen, als wolle er jedes Wort aufsaugen und sein Gewicht abschätzen. Wieder trat ein Schweigen ein. Pjotr Petrowitsch war ziemlich verwirrt, besonders im ersten Augenblick. »Sie meinen mich?« begann er stotternd. »Ja, was fällt Ihnen ein? Sind Sie bei Verstand?« »Ich bin bei Verstand. Sie aber sind ein Schuft, ein Betrüger.« »Oh, wie gemein!« Ich hörte die ganze Zeit zu. Ich wartete immer noch, absichtlich, um alles zu verstehen, denn offen gestanden, mir ist bis jetzt noch nicht alles logisch klar. Denn wozu Sie dies alles getan haben, das verstehe ich nicht. »Ja, was habe ich denn getan? So hören Sie doch auf, in Ihren albernen Rätseln zu sprechen. Oder haben Sie vielleicht zu viel getrunken?« »Sie gemeiner Mensch, Sie trinken vielleicht, nicht ich. Ich trinke nicht mal Wodka, weil es gegen meine Überzeugung ist. Stellen Sie sich vor, er selbst hat diesen 100-Rubelschein Sofia Semjonowna gegeben, eigenhändig. Ich habe es gesehen, war Zeuge, ich kann es beschwören. Er hat es selbst getan«, wiederholte Lebesjetnikow, sich an alle und jeden wendend. »Sie sind verrückt geworden oder sonst was, Sie Milchbart«, schrie Luschin. »Sie hat doch in Ihrer Gegenwart, sie hat doch selbst soeben in Gegenwart aller bestätigt, dass sie außer den 10 Rubeln nichts von mir erhalten hat. Wie sollte ich ihr dann noch einen Geldschein gegeben haben?« »Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen«, schrie Lebesjetnikow. »Und obwohl es gegen meine Überzeugung ist, bin ich bereit, vor Gericht jeden Eid zu leisten. Denn ich habe es gesehen, wie er in ihr heimlich zusteckte. Nur dachte ich Dummkopf, dass sie es aus gutem Herzen getan hätten. Während sie sich von ihr an der Tür verabschiedeten, als sie sich umwandte und sie ihr die Hand reichten, steckten sie mit der anderen, mit der linken Hand ihr heimlich das Geld in die Tasche. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen«,